Deutschlandfunk Kultur aus den Archiven. Ich bin Isabella Kohler. Schön, dass Sie mit dabei sind. 2, 1, 8. Pünktlich um 15.30 Uhr startet in der texanischen Wüste der Flug. An Bord dieser Rakete sind ausschließlich Frauen. Möglich macht das Amazon-Boss Jeff Bezos. Unter den Frauen ist auch seine Verlobte Lauren Sanchez. Für die 6 Frauen ist es ein bewegendes Gefühl, im Weltraum zu sein. Open the moon, you guys. I will have to tell you, look at the moon. Look. Oh my God. Oh my God. Nur 11 Minuten nach dem Start landen die 6 wieder auf der Erde. Auf der Erde werden bekanntermaßen die Ressourcen knapp für den Menschen. Umso bedeutsamer wird da das All. Und die Frauen packen als Speerspitze der Bewegung schon mal die Koffer. Frauenpower im Weltall. Vor fast genau 3 Wochen. Sie haben es gerade gehört. 6 Frauen unternehmen einen denkwürdigen Ausflug. Sie heben in einer Rakete ab zu einem privaten Kurztrip ins Weltall. Privat, weil von Amazon-Gründer Jeff Bezos organisiert und finanziert. Unser Thema heute ist aber nicht das Weltall als Fanlocation für Touristen, sondern als Ort der Konkurrenz für Supermächte. Die dunkle Seite des Mondes. Weltraumfahrt und Politik. Der Weltraum. Unendliche Weiten. Wir schreiben das Jahr 2200. Dies sind die Abenteuer des Raumschiffs Enterprise, das mit seiner 400 Mann starken Besatzung 5 Jahre lang unterwegs ist, um neue Welten zu erforschen, neues Leben und neue Zivilisationen. Viele Lichtjahre von der Erde entfernt dringt die Enterprise in Galaxien vor, die nie ein Mensch zuvor gesehen hat. Raumschiff Enterprise, die US-amerikanische Science-Fiction-Fernsehserie, die 1966 startete, der Zeitpunkt vielleicht nicht ohne Grund. Der Weltraum gehört allen Staaten gemeinsam und damit keinem Staat allein, soweit die Theorie. In dem aktuellen Wettlauf im All zwischen China, den USA und Russland, aber auch kleineren Staaten wie den Vereinigten Arabischen Emiraten sowie den Europäern, manifestiert sich nichtsdestotrotz die Begehrlichkeit der Nationen. Und die hat eine Vorgeschichte. In den 1950er und 60er Jahren bis in die 1970er Jahre hinein war der Wettstreit im All zwischen den Supermächten USA und der Sowjetunion ein wichtiger Bestandteil des Kalten Krieges, bei dem beide Länder um die Entwicklung neuer Technologien für die Weltraumforschung wetteiferten. Wobei US-Präsident John F. Kennedy schließlich den Mond ins Visier nahm. Erstmal aber legten die Russen vor, wie Peter Beiersdorf im April 1971 im Deutschlandfunk berichtete. April 4. Oktober 1957. Die sowjetische Nachrichtenagentur TASS meldet: In der Sowjetunion ist der erste künstliche Erdsatellit gestartet worden. Die Trägerrakete hat dem Satelliten die erforderliche Fluggeschwindigkeit von etwa 8000 Metern in der Sekunde verliehen. Sputnik beschreibt eine elliptische Flugbahn um die Erde. Mithilfe der einfachsten optischen Instrumente mit Fernrohren und Feldstechern ist der Flug des Satelliten in den Strahlen der auf- und der untergehenden Sonne zu beobachten. Das Geheimnis dieser Piepstöne, die Funkamateure in aller Welt empfangen hatten, war damit gelöst. In der Sowjetunion triumphierten die Zeitungen. Durch den erfolgreichen Start des ersten von Menschenhand geschaffenen Erdsatelliten wird ein gewaltiger Beitrag zu den Schätzen der Weltwissenschaft und Kultur geleistet. Im Westen und vor allem in den Vereinigten Staaten herrschten dagegen Überraschung und Betroffenheit. Die Sowjets erobern das All. Sowjetische Überlegenheit im Weltraum. Strategischer Triumph der Sowjetunion. Die Sowjets haben uns überrundet. Solche und ähnliche Schlagzeilen fanden sich am Tag nach dem Sputnik-Start in nahezu allen amerikanischen Zeitungen. Der Schock saß tief. Dazu der Wissenschaftsjournalist Arthur Clarke. Über Nacht hatte sich das Gleichgewicht globaler Machtentfaltung verschoben. Das Prestige der Vereinigten Staaten hatte einen Schlag erlitten, von dem es sich jahrelang nicht erholen sollte. Der erste Sputnik sollte für Amerika nicht der einzige Weltraumschock bleiben. 3. November 1957. Vom sowjetischen Raketenversuchsgelände Baikonur startet Sputnik 2 mit der Hündin Laika an Bord in den Weltraum. 14. September 1959. Lunik 2 schlägt auf der Mondoberfläche auf. Der rote Wimpel mit Hammer und Sichel auf dem Mond demonstriert aller Welt sichtbar die sowjetische Überlegenheit in der Raumfahrt. 12. April 1961. Der sowjetische Kosmonaut Juri Gagarin fliegt an Bord des Raumschiffs Vostok 1 als erster Mensch in einer Umlaufbahn um die Erde. 12. Oktober 1964. Nach 5 weiteren Vostok-Flügen startet Voskhod 1 nunmehr mit den 3 Kosmonauten Kamarov, Vjoktistov und Jegorov zu insgesamt 16 Erdumkreisungen. Gab es nur Sowjets im Weltraum? Der sowjetische Marschall Sokolowski meint jedenfalls, die UdSSR hat bei der Eroberung des Weltraumes hervorragende Erfolge erzielt. Die Sowjetunion hat als erstes Land der Welt einen Satelliten auf eine Umlaufbahn um die Erde gebracht. Ein sowjetisches Raumschiff hat den Mond umflogen und dessen Rückseite fotografiert. Sowjetische Raumflugkörper durchqueren die endlosen Räume des Weltalls. Juri Gagarin umflog als erster im Raumschiff Vostok 1 die Erde. Nach ihm umflog German Titov die Erde mehr als 17 Mal im Raumschiff Vostok 2. Andriy Nikolajew und Pavel Popovich haben mit den Raumschiffen Vostok 3 und Vostok 4 einen längeren Gruppenflug im Weltraum durchgeführt. Die sowjetische Rakete Mars 1 befindet sich auf dem Flug zum Planeten Mars. Und der Gruppenflug von Valeri Bykovsky und der ersten Raumfahrerin der Welt, Valentina Tereshkova, mit den Raumschiffen Vostok 5 und Vostok 6 hat gezeigt, dass die Erfolge der UdSSR bei der friedlichen Eroberung des Weltraums immer größer werden. All das zeugt in einleuchtender Weise von den gewaltigen Leistungen der Sowjetunion auf dem Gebiet der Wissenschaft und Technik. Von amerikanischen Erfolgen im Weltraum keine Rede. Das ist kein Zufall. Roger Bernheim, Moskauer Korrespondent der Neuen Zürcher Zeitung, berichtet: Die Wirtschaftszeitschrift Ekonomicheskaja Gazeta veröffentlichte in Nummer 28 des Jahres 1970 eine Zeittafel über die Etappen der Eroberung des Weltalls. Genannt sind die wichtigsten Experimente der Raumfahrt seit dem Start des ersten Sputniks im Oktober 1957. Aber nur die sowjetischen Experimente. Kein einziges amerikanisches Experiment ist angeführt. Nicht einmal die beiden Mondflüge. Dabei kann sich die amerikanische Weltraumbilanz durchaus sehen lassen. Dezember 1965. Die Raumschiffe Gemini 6 und Gemini 7 mit den Astronauten Schirra, Stafford, Borman und Lovell führen das erste präzise Rendezvous-Manöver im All durch. Juli 1966. Den Astronauten Young und Collins gelingt das erste Kopplungsmanöver im Weltraum. Sie verbinden die Kapsel Gemini 10 mit einer Agena-Zielrakete. Dezember 1968. Mit dem Raumschiff Apollo 8 umrunden zum ersten Mal Menschen den Mond. 20. Juli 1969. Landung auf dem Mond. Die Vereinigten Staaten waren spät in den Weltraum gestartet. Aber in allen entscheidenden Etappen auf dem Weg zum Mond waren sie den Sowjets voraus. Deshalb erklärten die Sowjets, dass die Landung auf dem Mond nicht ihr Ziel gewesen sei. So der Kosmonaut Vitali Sevastjanov. Das Hauptinteresse meines Landes gilt nicht dem bemannten Mondflug, sondern der Errichtung einer ständigen, die Erde umkreisenden Raumstation, die volkswirtschaftliche Erfolge für das eigene, aber auch für andere Länder erzielen soll. Von dieser Orbitalstation aus könnte man dann auch bemannte Mondexkursionen leichter durchführen. Aus der Not wurde also schnell eine Tugend gemacht. Nach der weichen Landung der sowjetischen Mondsonden Luna 16 und Luna 17 auf dem Erdtrabanten stellte der sowjetische Physiker Ivan Koval fest: Der Flug automatischer Stationen ist nicht mit dem Risiko für Menschenleben verbunden. Jedoch als das Rennen zu unserem Erdtrabanten noch gar nicht gestartet war, sah die Sache ganz anders aus. Im März 1954 hatte Radio Moskau beispielsweise verkündet: Bürger der Sowjetunion müssen als erste Menschen auf den Mond kommen. Und in Ost-Berlin sang man: grüßen euch von den Erden, grüßen dich, auch du lieber alter Mond. Sagen wir, kommen dich bald besuchen, weil der Flug zu dir sich lohnt. Nicht mehr lange währt die Zeit, du liegst stets zur Fahrt bereit. Grüß dich dann als roter Stern und komm von der Erde fern. Die Wirklichkeit sah anders aus. Doch den Russen blieb ein Apollo-Schock erspart. Schließlich hatten die Amerikaner nie ein Geheimnis aus ihren Zielen im Weltraum gemacht. Trotzdem war es für die Sowjets nicht einfach, den amerikanischen Erfolg zu akzeptieren. Roger Bernheim notierte in Moskau: charakteristisch war die sowjetische Berichterstattung über den Flug von Apollo 11, also über die erste Landung von Menschen auf dem Mond. Das Fernsehen brachte erst 4 Stunden nach erfolgtem Start in der normalen Aktualitätenschau vom Abend einen Bericht darüber. Der Bericht dauerte 4 Minuten. Er stand nicht etwa am Anfang der Sendung, sondern gegen das Ende hin, nach Erntemeldungen und Berichten über Punktschweißen und dergleichen mehr. Am anderen Morgen veröffentlichte von allen Moskauer Zeitungen nur die Pravda die Startmeldung auf der ersten Seite. Die anderen Zeitungen brachten die Meldung auf einer Innenseite. Ein Bild zu dieser Meldung gaben nur die Pravda, die Militärzeitung Roter Stern und das Gewerkschaftsorgan Trud. Die Sowjetskaja Rossiskaja veröffentlichte neben dem Agenturbericht über den Start des Raumschiffs einen eigenen telefonisch übermittelten Korrespondentenbericht über die Armut und den Schmutz in New York. Diese Armutsreportage war doppelt so lang wie der Apollo-Bericht und mit 3-mal dickeren Lettern überschriftet. Die Russen erfuhren also nur recht spät und recht spärlich etwas über den amerikanischen Erfolg. Den Chinesen aber wurde das Ereignis vollkommen verschwiegen. Chronisten haben festgestellt, dass die chinesische Presse seit 1963 nur 2-mal über Raumfahrtereignisse in Ost und West berichtet hat. Beim Besuch des amerikanischen Astronauten Borman in Moskau im Juli 1969 und nach dem Absturz des sowjetischen Kosmonauten Komarow im Jahre 1967. Balkenüberschriften und große Hymnen gab es erst, als der erste chinesische Satellit, sein Tungfang Hung, der Osten ist rot, aus dem Weltraum piepste. Am 24. April 1970 meldete die Agentur Neues China: unser großer Führer Mao Zedong hat betont, auch wir werden einen künstlichen Satelliten herstellen. Inmitten des triumphalen Marsches des Volkes durch das Land, um die großen 70er Jahre zu begrüßen, sind wir glücklich, bekannt geben zu können, dass diese Aufforderung des Vorsitzenden Mao verwirklicht wurde. China startete erfolgreich seinen ersten künstlichen Erdsatelliten am 24. April 1970. Diese Nachricht wurde weder in Moskau noch in Washington mit Begeisterung aufgenommen. Ein neues Mitglied im Weltraumclub versprach nicht gerade eine Verminderung der weltweiten Probleme. Den Amerikanern blieb nur ein bescheidener Trost. Auch sie hatten Wesentliches zu dem chinesischen Satelliten beigesteuert. Denn Professor Tsien Sui Zhen, dem dieser Erfolg hauptsächlich zu verdanken war, hatte seit 1935 in Amerika studiert und später an der Entwicklung amerikanischer Raketen mitgearbeitet. Er gehörte als amerikanischer Luftwaffenoberst auch zu den Offizieren, die 1945 nach Peenemünde kamen. 1950 versuchte er, mit einem recht umfangreichen wissenschaftlichen Gepäck in die Volksrepublik China zurückzukehren. Doch die Amerikaner ließen ihn erst 1955 ausreisen, nachdem er 5 Jahre lang keinen Einblick in die amerikanische Raketentechnik gehabt hatte. Zwar werden alle Weltraumunternehmungen von den Beteiligten immer wieder mit Worten verziert, die von Erfolgen für die gesamte Menschheit, vom Dienst am Weltfrieden und anderen edlen internationalen Zielen sprechen. Doch in Wirklichkeit geht es um ganz andere Dinge, um Prestige und nationale Macht. Die Landung auf dem Mond war für Amerika kein Menschheitstraum, sondern ein amerikanisches Trauma. Es begann 1957 mit dem Sputnik-Schock. Die Amerikaner, gewöhnt, wissenschaftlich und militärtechnisch in der Welt an der Spitze zu stehen, wollten nicht wahrhaben, dass sie im Weltraum von den Sowjets überrundet worden waren. Dabei hatte bereits im September 1957 ein sowjetischer Wissenschaftler angekündigt, die UdSSR beabsichtigt, einen Satelliten zu starten, um in der oberen Atmosphäre Druck- und Temperaturmessungen vorzunehmen. Die geplanten Beobachtungen erstrecken sich auch auf Mikrometeoriten, kosmische Strahlung, das Magnetfeld der Erde und die Ausstrahlung der Sonne. Der Start dieses Satelliten wird bereits vorbereitet. Wann der Start erfolgen sollte, wurde nicht verraten. Die Sowjets glaubten, sich einen Misserfolg nicht leisten zu können. Deshalb erklärte noch wenige Tage vor dem Sputnik-Start ein sowjetischer Delegierter auf einer Raumfahrtkonferenz in Washington: Wir werden erst gackern, wenn wir unser Ei gelegt haben. Als dann aber dieses mehr als 80 Kilogramm schwere Ei die Erde umkreiste, erkannten die eingeweihten Amerikaner, dass ihre einzige verfügbare Trägerrakete, die Vanguard, einen Satelliten solchen Kalibers nicht hätte in den Weltraum schießen können. Die Reaktionen auf den Sputnik waren in den Vereinigten Staaten recht unterschiedlich. Präsident Eisenhower meinte: Der Sputnik ist ein Bällchen am Himmel, das meine Befürchtungen nicht um ein Jota steigert. Da die Sowjets diese Unternehmen um der Wissenschaft willen und nicht aus militärischen Erwägungen durchführen, sehe ich nicht ein, warum die Wissenschaftler sich hätten einmischen und uns drängen sollen, es rascher zu verwirklichen als irgendjemand anders. Sherman Adams, enger persönlicher Vertrauter Eisenhowers: Wir haben nicht den Ehrgeiz, ein Basketballspiel im Weltraum zu gewinnen. Und Clarence Randall, ebenfalls zur Mannschaft des Weißen Hauses gehörend, meinte sogar: Der Sputnik ist ein törichtes Spielzeug. Eine Seifenblase am Himmel. War es Unkenntnis, dass die Bedeutung des Sputniks auf diese Weise bagatellisiert wurde? Oder war es Absicht, um das amerikanische Selbstbewusstsein zu schonen? Der Atomphysiker Edward Teller kannte jedenfalls solche Rücksichten nicht. Teller erklärte: Die technische Kühnheit der Sowjets hat die Amerikaner überrundet. Wir scheuen die Risiken, die man in jedem Krieg, sei er heiß oder kalt, auf sich nehmen muss. Mit Sicherheit werden eines Tages Menschen auf dem Mond landen, zu friedlichen und wissenschaftlichen Zwecken, aber auch des großen militärischen Vorteils wegen. Amerikas Weltraumdebüt musste jedenfalls erst einmal wegen eines Fehlstarts verschoben werden. Am 6. Dezember 1957 hob die Rakete, die den ersten amerikanischen Satelliten in eine Umlaufbahn bringen sollte, nicht ab, sondern explodierte auf der Startrampe. Die Amerikaner wurden daraufhin mit ironischen Beileidstelegrammen überschüttet. Britische Zeitungen sprachen vom Kaputnik. Da deutsche Techniker, die in Peenemünde an der V1 und V2 gearbeitet hatten, nicht unwesentlich an den amerikanischen, aber auch an den sowjetischen Weltraumprojekten beteiligt waren, meinte ein amerikanischer General resignierend nach dem Fehlstart: Offenbar haben wir die falschen Deutschen erwischt. Jedenfalls konnte es zu diesem Zeitpunkt keine Zweifel mehr geben. Der Wettlauf um die Beherrschung des Weltraums hatte begonnen und die Russen waren in Führung. Das erkannten schließlich auch die verantwortlichen Politiker. Im Juli 1960 stellte der Ausschuss für Wissenschaft und Raumfahrt des amerikanischen Kongresses fest: Es unterliegt heute keinem Zweifel mehr, dass die Erforschung des Weltraums für die Sicherheit und den Wohlstand der Vereinigten Staaten als einer Nation von effektiver Bedeutung ist. Und zwar in dreifacher Hinsicht. Einmal werden die Streitkräfte aus den Erkenntnissen der Weltraumforschung gewissen Nutzen ziehen können. Nicht zu unterschätzen ist ferner der Einfluss auf das Prestige Amerikas in der Welt, wenn er sich in der Weltraumforschung hervortut. Und schließlich wird die Weltraumforschung eines Tages die elementaren Kräfte der großen Nationen anziehen und auf ihre Ziele hinlenken und dadurch das gegenwärtig in der Entwicklung von Zerstörungswaffen liegende Schwergewicht vermindern. Ganz klar sind hier die Schwerpunkte angesprochen, an denen sich die Raumfahrtprogramme der Vereinigten Staaten ebenso wie der Sowjetunion künftig hin orientierten: militärische Überlegenheit, politisches Prestige und in weiterer Ferne wissenschaftlicher Nutzen. Der Ausschuss stellte weiter fest: Die Weltraumforschung gewinnt besondere Bedeutung im Licht des internationalen Ringens um die Gunst der Massen und angesichts der anschwellenden nationalistischen Welle auf der ganzen Welt. Eisenhowers Nachfolger, Präsident Kennedy, sprach offen aus, welche Rolle die Weltraumfahrt für das Ansehen der Vereinigten Staaten in der Welt spielte. In der Weltraumtechnik stark und kühn zu sein, wird das Prestige der Vereinigten Staaten unter den Völkern der Erde erhöhen und zusätzliches Vertrauen in unsere wissenschaftliche, industrielle und militärische Stärke schaffen. Und Kennedys Verteidigungsminister McNamara schrieb, unsere Erfolge spielen eine entscheidende Rolle im Machtkampf zwischen dem sowjetischen System und dem unseren. Nicht militärische, nicht kommerzielle, nicht wissenschaftliche, also zivile Projekte wie die Erforschung des Mondes und der Planeten gehören in diesem Sinne zu der Schlacht an den fließenden Grenzen des Kalten Krieges. Bereits während seines Wahlkampfes im Jahre 1960 hatte Kennedy mit diesem Argument operiert. Im Weltraum findet zwischen den Russen und uns ein strategischer Wettlauf statt und wir werden verlieren. Wenn in diesem Jahr ein Mensch die Erde umkreist, wird er Iwan heißen. Wenn die Sowjets den Weltraum kontrollieren, dann werden sie auch die Erde kontrollieren, wie in den vergangenen Jahrhunderten ein Land, das die Seeherrschaft besaß, auch die Kontinente beherrschte. Wir können es uns nicht leisten, in diesem entscheidenden Rennen die Zweiten zu sein. Zur Sicherung von Freiheit und Frieden müssen wir die Ersten sein. Der Weltraum ist unsere große neue Grenze. Kennedy behielt recht. Der erste Mensch im Weltraum war ein Russe, Juri Gagarin. Dieser Erfolg wurde von Moskau und den anderen kommunistischen Staaten in einen Beweis für die Überlegenheit des Sozialismus umgemünzt. So erklärte Walter Ulbricht bei einem Empfang sowjetischer Kosmonauten in Ost-Berlin, ihre heldenhaften Flüge künden unübersehbar von der gewaltigen Schöpferkraft und Überlegenheit der sozialistischen Gesellschaftsordnung. Ein recht zwiespältiges Argument, wie einige westliche Beobachter meinten. Denn bei einer solchen Logik hätten die nationalsozialistischen V1 und V2 Raketen ein Zeichen für die Überlegenheit des Nationalsozialismus sein müssen. Auch war in keiner sowjetischen Zeitung zu lesen, dass die Landung der Amerikaner auf dem Mond ein Beweis für die gewaltige Schöpferkraft und Überlegenheit der kapitalistischen Gesellschaftsordnung sei. Solange aber die Russen die Ersten im All waren, lief die Propaganda auf vollen Touren. Dem freien Menschen ist gelungen, vom Sowjetvolk kam die Kraft. Gagarin hat das All bezwungen, Triumph der Sowjetwissenschaft. Dem freien Menschen ist gelungen, vom Sowjetvolk kam die Kraft. Gagarin hat das All bezwungen, Triumph der Sowjetwissenschaft. Die Amerikaner nahmen die Herausforderung im Weltraum an. In seinem berühmten Weltraumappell vor dem amerikanischen Kongress erklärte Präsident Kennedy am 25. Mai 1961, I believe that this nation should commit itself to achieving the goal before this decade is out of landing a man on the moon and returning him safely to the earth. Ich glaube, unsere Nation sollte alles tun, um noch vor dem Ablauf dieses Jahrzehnts zu erreichen, dass ein Mensch auf dem Mond landet und sicher wieder zur Erde zurückkehrt. Selbstverständlich meinte Kennedy, dass dieser Mensch ein Amerikaner sein müsse. Wie spielt sich nun das militärische Wettrennen im Weltraum ab? Welche Gefahren drohen der Menschheit aus dem erdnahen Raum und welche Gefahren drohen vom Mond? Wie steht es um den sogenannten Weltraumvertrag, der vorschreibt, dass keine Waffen in Erdumlaufbahnen gebracht werden dürfen? Bisher ist dieser Vertrag noch eingehalten worden. Satelliten wurden, soweit bekannt, noch nicht als Waffenträger benutzt. Das heißt natürlich nicht, dass im Falle eines Krieges oder auch nur einer verschärften Krise nicht entgegen den Vorschriften des Weltraumvertrages bewaffnete Satelliten im Weltraum stationiert werden könnten. Denn in der Vergangenheit sind noch immer alle internationalen Verträge gebrochen worden, die Rüstungsbeschränkungen vorsahen. Nun sollte aber nicht der Eindruck entstehen, als käme der Weltraumfahrt bisher keinerlei wesentliche militärische Bedeutung zu. Schließlich sind die Grundlage aller Weltraumexperimente leistungsstarke Raketen, die als Interkontinentalraketen zu den gefährlichen Waffen unserer Tage gehören. Die vorläufig letzte Station in der Waffentechnik sind die Interkontinentalraketen mit Mehrfachsprengköpfen, die sowohl in der Sowjetunion als auch in den Vereinigten Staaten einsatzbereit stehen. Adalbert Berwolf, Raumfahrt- und Militärexperte der Welt, zieht die resignierende Bilanz. Scheinbar unaufhaltsam rücken die Zeiger der technologischen Uhr voran. Nach der nuklearen Revolution durch Kernspaltbomben und Kernfusionsbomben und nach der ballistischen Revolution durch die interkontinentalen Fernraketen ist die Waffentechnik in die Periode der atomaren Mehrfachsprengköpfe eingetreten. Die amerikanische Luftwaffe hat bekannt gegeben, dass die ersten 50 ballistischen Fernraketen Minuteman III in unterirdischen Silos im Bereich des Stützpunktes Minot im Staat North Dakota abschussbereit sind. Damit haben die USA vor der Sowjetunion den nächsten Schritt im Rüstungswettlauf vollzogen. Die 50 verbunkerten Raketen von Minot tragen jetzt nicht mehr 50, sondern 150 Kernbomben unter den aerodynamischen Verkleidungen ihrer Spitzen. Manche der Raketen, die in den Weltraum starten, tragen demgegenüber scheinbar friedliche Lasten in eine Erdumlaufbahn. In den knappen Kommuniqués werden diese Raketen gewöhnlich als Forschungssatelliten umschrieben. So startete mit dem amerikanischen Raumschiff Apollo 14 am 31. Januar 1971 der 4.900. künstliche Flugkörper in den Weltraum. Es ist nicht genau bekannt, wie viele von ihnen inzwischen bereits wieder in den dichteren Schichten der Erdatmosphäre verglüht sind, wie viele automatisch zur Erde zurückgeholt wurden und wie viele noch ihren Dienst im All versehen. Bekannt ist aber, dass die meisten dieser Satelliten rein militärischen Zwecken dienen. Bis zum Jahre 1960 waren die beiden Großmächte auf Luftaufklärung und Spionage mithilfe von Flugzeugen angewiesen. Bekannt wurde vor allem das amerikanische Aufklärungsflugzeug U-2, mit dem der Pilot Gary Powers 1960 über der Sowjetunion abgeschossen wurde. Diese gefährliche Arbeit haben nun die Satelliten übernommen, auch wenn sie zunächst nicht die Beweglichkeit und Manövrierfähigkeit von Flugzeugen hatten. Dazu der österreichische Journalist Hugo Portisch. Es galt also, diese Nachteile der Satelliten gegenüber einem von Menschen gelenkten Spionageflugzeug zu überwinden. Die größere Höhe machte bedeutend bessere Instrumente erforderlich, Kameras, die aus 100 bis 400 Kilometer Entfernung zumindest die gleiche Leistung erbringen konnten, wie die Kameras der U-2, die aus etwa 20 bis 30 Kilometer Entfernung operierte. Darüber hinaus musste diese Kamera ihre Bilder mit viel kürzeren Belichtungszeiten aufnehmen, denn während die U-2 etwa eine Geschwindigkeit von 1.800 Stundenkilometern entwickelte, flog der Satellit mit 25.000 Stundenkilometern durch das All. Inzwischen wurden nicht nur die Bewegungsmöglichkeiten der Satelliten verbessert, sondern auch die Aufnahmemöglichkeiten der darin installierten Kameras. Jeremy Stone schreibt in einem von Senator Edward Kennedy angeregten Bericht über den Stand der amerikanischen Raketenabwehr im Jahre 1969. Die modernsten Versionen der bereits im Zweiten Weltkrieg entwickelten Radargeräte fliegen heute in Satelliten durch den Weltraum und durchdringen mit ihrer Strahlung die Wolkenhülle und selbst den Baumbestand am Boden. Sie erkennen getarnte Objekte wie Raketenbasen, Panzerwagen und sogar Truppenansammlungen. Die Infrarotdetektoren der Satelliten orten Objekte, deren Temperatur etwas höher als die ihrer Umgebung ist, wie getauchte U-Boote, Raketenstarts oder in einigen Fällen sogar die Motoren fahrender Lastwagen. Und weiter heißt es in Stones Bericht: In der Praxis bedeutet das, dass zum Beispiel Aufklärungsexperten in der Lage waren, 98% von 1000 in der Nähe eines Armeestützpunktes in Texas versteckten Militärfahrzeugen aufzufinden. Und sie konnten ebenfalls nachweisen, dass die erste Boden-Luft-Rakete, die in Nordvietnam fotografiert wurde, eine Rakete ohne Abschussgestell war. Auch die Sowjets verfügen über derartige Aufklärungs- und Spionagesatelliten. Dazu Wolfram von Raven. Die Russen haben, wie man heute annimmt, 1962 mit der Satellitenaufklärung begonnen. Damals jagten sie etwa alle 70 Tage einen solchen Erkunder, der übrigens schon zur Heimkehr auf Rückruf fähig war, in den Raum. 1963 begab sich alle 45 Tage ein sowjetischer Himmelsspion auf den Weg. 1964 alle 30 Tage, 1965 alle 18 Tage, 1966 und 67 jeweils alle 16 Tage. Heute soll der Kreml schon alle 13 Tage einen kamerabestückten Trabanten entsenden. Über die Aufgaben und Fähigkeiten der sowjetischen Satelliten ist nicht sehr viel bekannt. Doch es ist anzunehmen, dass sie den amerikanischen Typen im Wesentlichen kaum nachstehen werden. Diese militärischen Satelliten, auch MILSATs genannt, haben den gesamten Bereich der militärischen Aufklärung und Spionage inzwischen grundlegend verändert. Das Überwachungssystem der beiden Großmächte scheint nahezu perfekt zu sein. Dazu Hugo Portisch. Weder die amerikanische Luftwaffe noch der Geheimdienst haben es je zugegeben, aber man kann ruhig annehmen, dass Fernsehkameras in Satelliten heute ununterbrochen in Betrieb sind und dass in Dutzenden rund um die Erde verteilten Bodenstationen das gegnerische Gebiet auf Fernsehschirmen dauernd unter Beobachtung gehalten wird. Denn es ist heute kein Problem mehr, die Umlaufbahn eines Satelliten mit der Drehung der Erde zu synchronisieren und den Satelliten damit unbeweglich stets über ein und demselben Gebiet zu halten. Und Portisch fährt fort? Auch das Wetter haben einzelne Satelliten schon überwunden. Sie verwenden neben Fotoapparaten und Fernsehkameras außerdem Ultrakurzwellen, Infrarotstrahlen, infrarotempfindliche Filme. Sie registrieren Ultraviolettstrahlen und benutzen sogar Röntgenstrahlen und Radarstrahlen für ihre Arbeit. Auch die neueste Erfindung der Strahlentechnik, der Laserstrahl, soll von den modernsten Satelliten bereits zum Einsatz gebracht werden. Fernsehaufnahmen aus dem Weltraum haben allerdings noch Mängel. Trotzdem bekommen die Militärs gestochen scharfe Satellitenfotos. Dazu ein Fachmann. Die neue Technik des Zurückbringens der Filme aus dem Orbit, Auswerfen der Filmkapsel aus dem Satelliten, Abbremsen der Kapsel und Auffangen der an Fallschirmen herabschwebenden Kapsel durch Spezialflugzeuge versorgt die Geheimdienstoffiziere mit hervorragenden Satellitenaufnahmen, die in Qualität und Auflösung bis zu 1000 Mal besser sind als die Aufnahmen, die durch Funk vom Satelliten an eine Bodenstation übermittelt werden. Aufklärung ist allerdings nicht mehr allein die Aufgabe der militärischen Satelliten. Die Russen haben inzwischen eine Reihe von Experimenten durchgeführt, die die Eignung von Satelliten zur Abwehr feindlicher Raketen erproben sollten. Dazu müssten im Weltraum Atom- oder Wasserstoffbomben zur Explosion gebracht werden. Als Satelliten würden diese gefährlichen Ladungen die Erde umkreisen, um jederzeit einsatzbereit zu sein. Auch wenn von den verschiedenen Satellitentypen der Sowjets weniger bekannt ist als von denen der Amerikaner, besteht kein Zweifel, dass der Stand der sowjetischen Satellitentechnik ähnlich hoch entwickelt ist. In Abständen von wenigen Tagen bringen die Sowjetsatelliten in den Weltraum, die jeweils die Bezeichnung Kosmos erhalten. Mehr als 400 Starts wurden von den Sowjets bisher bekannt gegeben. Die Perfektion der Satellitentechnik hat selbstverständlich politische Folgen. Dazu Jeremy Stone, Militärexperte im amerikanischen Außenministerium. Die Technik der Himmelsspione erlaubt der Sowjetunion und den Vereinigten Staaten, die ehemals schrecklichen Hindernisse bei Vereinbarungen über Inspektionen im Lande der Gegenseite auszuschalten. Durch die Satelliten werden umfassende Übereinkommen möglich, ohne das Gebiet der anderen Seite betreten zu müssen, weil jedes Risiko reduziert wird, das durch einen überraschenden feindlichen Waffenaufbau entstehen könnte. Auch Hugo Portisch meint optimistisch: In einem Punkt gefährden die Satelliten die gesamte strategische Philosophie der Supermächte. An sich sollen sie ja dieser Strategie dienen. Sie lassen die USA genau wissen, wie es um die Atom- und Raketenkapazität der Sowjetunion bestellt ist. Sie informieren die Sowjets präzise über die Atom- und Raketenkapazität der Amerikaner. Beide Seiten wissen also stets voneinander Bescheid. Beide wissen damit auch, dass sie keinen Überraschungsschlag, keinen überraschenden Angriff führen können, ohne nicht selbst nachträglich durch den zweiten Schlag des Gegners vernichtet zu werden. Es scheint so, als dienten auch die MILSATs schließlich dem Frieden. Die Praxis sieht jedoch anders aus. Das Gleichgewicht des Schreckens hat die Großmächte keineswegs dazu gebracht, auf ein weiteres Wettrüsten zu verzichten. Das Misstrauen, dass der andere sich nicht an die Vereinbarungen halten und damit einen für den Gegner tödlichen Vorteil erringen könnte, sitzt zu tief. Die Amerikaner verweisen in diesem Zusammenhang immer wieder auf das Atomtestmoratorium, das die Russen von einem Tag auf den anderen brachen, um eine Reihe von Atomexplosionen im Weltraum durchzuführen. Nach Abschluss ihrer Versuchsreihe, ehe die Amerikaner nachziehen konnten, drängten die Russen dann weltweit, unterstützt von einer Presse, die das machtpolitische Poker der Sowjets nicht durchschaute, auf das Teststopp-Abkommen für den Weltraum. Auch wird in den Vereinigten Staaten mit einer gewissen Besorgnis auf die sogenannten Orbitalraketen der Sowjets gesehen. Diese Raketen würden Amerika vom Westen angreifen, also von einer Seite, für die es noch kein vollständiges Warnsystem gibt. Da diese Raketen keine volle Erdumkreisung durchführen, widersprechen sie zwar nicht dem Buchstaben, jedoch zweifellos dem Sinn des Weltraumvertrages. Bleibt also nur die Mondfahrt als friedliche Oase in der militärischen Wüste der Weltraumfahrt? Auch da gibt es Zweifler. Bereits 1958 hatte der amerikanische General Bushy erklärt, Abschussrampen auf dem Mond, vielleicht auf der erdabgewandten Seite, die von der Erde aus nie direkt einzusehen wären, könnten Fernlenkgeschosse in Richtung Erde absenden. Sie könnten auf dem Flug bis zum Aufschlag genau gelenkt werden und auf diese Weise friedlichen Zielen dienen, indem sie einen potenziellen Angreifer abschrecken. Andere Experten, so Günther Gillesen in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, meinen dagegen, der oft gestellten Frage nach der militärischen Nutzbarkeit des Mondes fehlt jede Rechtfertigung aus der Sache selbst. An erster Stelle spricht gerade die große Entfernung gegen eine militärische Nutzung. Große Entfernung heißt beim jetzigen Stand der Abschreckungsstrategie vor allem lange Warnzeiten, etwa 3 Tage. Ein Raketenstart vom Mond wäre besonders leicht zu beobachten und Abfangraketen hätten besonders viel Zeit und Aussicht auf erfolgreiche Verteidigung. Hinzu kommen ergänzende Gründe. Im Unterschied zu ballistischen Raketen, deren relativ kurze Bahn nach der Abschussphase nicht dauernd vom Boden überwacht und gesteuert zu werden braucht, müsste eine vom Mond her abgefeuerte Rakete vom Angreifer ständig kontrolliert, auf halbem Weg zur Erde korrigiert und genau im richtigen Winkel in die Erdatmosphäre eingesteuert werden. Das sind, wie die Mondfahrt zeigt, sehr komplizierte Vorgänge. Der Politikwissenschaftler Wilhelm Hennis weist jedoch auf eine andere Funktion der Mondfahrt hin, der sehr wohl militärische Bedeutung zukommen könnte. Die Mondfahrt dient der Lösung rein militärischer, konkret ballistischer oder etwas verschlüsselter ausgedrückt, navigatorischer Probleme. In einfaches Deutsch umgesetzt, wer aus einem fahrenden Auto auf einen davonwetzenden Hasen schießen will, muss Entfernung und Geschwindigkeit schon recht genau schätzen, um das Ziel zu treffen. Die Präzision jeder konventionellen Entfernungsmessung hängt von der zur Verfügung stehenden Basis ab. Für die Geschwindigkeit und die Entfernung der Satelliten reicht die terrestrische Basis nicht. Zweck der Mondlandung, sei es einer unbemannten oder einer bemannten, ist einzig die Installation eines Laserreflektors, mit dessen Hilfe in Zukunft wasserstoffbombenbeladene Satelliten hinreichend präzise gesteuert werden können. Die Mondfahrer sind Klempner, Installateure, mehr nicht. Die Russen scheinen das Problem ohne Einsatz von Menschen lösen zu wollen. Es ist unbegreiflich und eröffnet schreckliche Perspektiven für die Zukunft der Menschheit, dass es möglich war, 8 Jahre darüber ein Gewebe wissenschaftlich-humanitären Geredes zu decken. Die Weltraumfahrt als Erfüllung eines Menschheitstraums, als großes Abenteuer. Sie dient einzig dazu, am Grab der Menschheit zu schaufeln. Und das Mondgestein braucht man, um ihr weltweit Sand in die Augen zu streuen. In der Tat gibt es seit Beginn der bemannten Raumfahrt gewichtige Stimmen, die am wissenschaftlichen Sinn solcher Unternehmungen zweifeln. Eine wissenschaftliche Kommission in den Vereinigten Staaten, die der Regierung nahestand, sah bereits 1960 die Aufwendungen für das Apollo-Programm als keinesfalls gerechtfertigt an, außer für emotionale Impulse und politische Erwägungen. Dr. Philip Abelson, Leiter des Geophysikalischen Instituts der Carnegie Institution in Washington, meinte, im gesamten Programm für die bemannte Erforschung des Mondes und der Planeten findet sich kein einziger Hinweis darauf, dass es dem Zweck dienen soll, über wichtige, rätselhafte Fakten oder auch nur über wissenschaftliche Mutmaßungen Aufschlüsse zu geben. Und im Zusammenhang damit befürchtet Dr. Abelson, ich glaube, dass sich die Konzentration der Talente auf das Raumfahrtprogramm direkt und indirekt auf fast alle Bereiche der Wissenschaft, Technik und Medizin auswirken wird. Meines Erachtens könnte dieses Programm den Sieg über den Krebs und die Geisteskrankheiten verzögern. Werner von Braun hat dagegen wenig Verständnis für die Kritiker der bemannten Mondflüge. Ich persönlich bin der Meinung, dass es ausgesprochen töricht wäre, das Raumfahrtprogramm einzuschränken. Genauso könnte man ein 8-jähriges Kind als unnütz bezeichnen, denn es hat ja seine Nützlichkeit für die Gesellschaft noch nicht unter Beweis gestellt. Bleibt zum Schluss die Frage, ob der Raumfahrt neben der militärischen Bedeutung auch ein wesentlicher wissenschaftlicher Wert zukommt. Obwohl offensichtlich die Wissenschaftler bei den bemannten Weltraumunternehmen bisher zu kurz gekommen sind, kann die Raumfahrt insgesamt durchaus auf wissenschaftliche Erfolge verweisen. Eugen Sänger nennt dafür einige Beispiele. Die wissenschaftliche Anwendung von Höhensonden, Erdsatelliten und Raumsonden im interplanetarischen Raum führte schon bisher zu einer eindrucksvollen Reihe bedeutender Ergebnisse in der Erforschung der oberen Atmosphäre, der Ionosphäre, der Magnetfelder von Erde und Mond, der kosmischen Strahlung, der Strahlungsgürtel, des Nordlichtes, der Geodäsie, der Meteore, der Astronomie, des Mondes, der Biowissenschaften, der Meteorologie und natürlich auch der Raumfahrtwissenschaften selbst. Vermessung des ultravioletten Sonnenspektrums, Bilder meteorologischer Großwetterlagen auf der Erde, Feststellung von Röntgenstrahlen in der oberen Atmosphäre, Entdeckung der Van Allenschen Strahlungsgürtel der Erde, Bilder der Mondrückseite, Anzeichen für einen Saturnring der Erde, Einflüsse der kosmischen Höhenstrahlung und langdauernder Schwerefreiheit auf Säugetiere, Entdeckung der Birnenform der Erde, Vermessung von Druck, Temperatur, Dichte, Elektronendichte, Zusammensetzung und Wind in den oberen Schichten der Atmosphäre und deren zeitliche Veränderlichkeit, Entdeckung einer Ionosphäre und eines Magnetfeldes des Mondes und Vermessung des Magnetfeldes der Erde in großen Höhen. Das sind nur einige Beispiele der bisherigen wissenschaftlichen Ergebnisse der Raumforschung. Daneben gibt es eine ganze Reihe wirtschaftlicher Aspekte, die man bei der Betrachtung über Wert oder Unwert der Raumfahrt nicht außer Acht lassen kann. Hugo Portisch schildert beispielsweise die Möglichkeiten, die sich heute aus der Satellitenfotografie ergeben. Alles auf dieser Erde strahlt, sendet verschiedene Arten von Strahlen aus. Kennt man die Art der Strahlen, dann kann man an ihnen erkennen, um welchen Gegenstand, um welche Art von Materie es sich handelt. Eine Weizenähre, die saftig und grün ist, strahlt anders als eine Weizenähre, die vertrocknet ist. Eine volle Ähre anders als eine leere. Ein Baum, der gesund ist, strahlt anders als ein kranker Baum, denn dieser sendet kranke Strahlen aus. Der Satellit braucht diese Strahlen nur passiv zu registrieren. Er kann aber auch selbst Strahlen aussenden und deren Reflexion registrieren. Kohlenflöze, Erdöllager, Ölschiefer, Erze aller Art, all das lässt sich heute bereits durch Weltraumsatelliten aufspüren. Man wird sich in Zukunft viele der teuren, umständlichen und unsicheren geologischen Vermessungs- und Bohrarbeiten ersparen können. Die Satelliten werden zumindest melden, wo Funde am wahrscheinlichsten sind. Seitdem diese Art der Bodenforschung aus dem Weltraum in der Öffentlichkeit bekannt geworden war, begannen geschäftstüchtige Firmen in den Vereinigten Staaten, Satelliten als Allheilmittel für alle Nöte dieser Welt anzupreisen. In der Zeitschrift Air Force and Space Digest erschien folgendes Inserat. Wir beschäftigen uns damit, die 5 Sinne des Menschen zu erweitern. Wir erfassen alles, was aus dem Weltraum zu erfassen ist. Wir finden jeden Punkt am Boden des Ozeans. Mit 2 Millionen Watt können wir die verschiedensten Funksysteme zusammenschalten. Von unseren elektronischen Kommandostellen aus sind wir in der Lage, eine große Schlacht von weit über der Erde aus koordiniert zu lenken. Mit welchen Aufgaben Sie uns auch immer betrauen, auch wenn Sie glauben, diese Aufgaben wären zu groß und einerlei, wie rasch Sie die Erfüllung dieser Aufgaben von uns fordern, wir sind sicher, wir können Ihnen dienen. Doch die einfachen Menschen in West und Ost verstehen immer weniger, warum der Staat ungeheure Summen für die Raumfahrt ausgibt, obwohl die Probleme auf der Erde noch längst nicht gelöst sind. Typisch dafür ist der Brief eines russischen Arbeiters an die Parteizeitung Pravda. Was nützt der Sputnik einem Menschen wie mir? Für Sputniks wird so viel Geld ausgegeben, dass einem der Atem wegbleibt. Wenn es keine Sputniks gäbe, könnte die Regierung den Preis für einen Mantel auf die Hälfte herabsetzen und ein paar elektrische Bügeleisen in die Kaufläden stellen. Raketen, Raketen, Raketen. Wer braucht sie jetzt? In Amerika ist das nur wenig anders. Der amerikanische Kongressausschuss für Wissenschaft und Raumfahrt beklagte: Noch immer hat ein Teil der Bevölkerung der Vereinigten Staaten entweder gar keine oder nur eine geringe Vorstellung vom Nutzen des Raumfahrtprogrammes für den kleinen Mann. Diese Menschen stehen der Ausgabe von Milliarden von Dollar für Flugkörper, Raketen, künstliche Satelliten, Mondsonden und andere Vorstöße in den Raum verständnislos gegenüber. Umso mehr, als immer wieder zahlreiche andere wichtige Vorhaben wegen Geldmangel gebremst oder von den Investitionsplänen abgesetzt werden. Die großen Worte der Wissenschaftler und Techniker können jedenfalls nur wenige überzeugen. Trotzdem werden sie immer wieder aufgetischt. So erklärte der amerikanische Physiker Harold Urey: Die eigentliche Triebfeder des Raumfahrtprogramms ist spezifisch menschlich. Das Verlangen des Menschen, etwas zu tun, das man für unmöglich hält. Der Versuch, irgendetwas ganz Großes zu schaffen. Dieses Verlangen äußert sich in Schöpfungen wie dem Parthenon und anderen Tempeln der Antike, im Bau der Peterskirche mit ihrem herrlichen Schmuck in einer Zeit, in der ein solches Vorhaben dem Volk wirklich Opfer abverlangte. Das Raumfahrtprogramm ist in gewisser Hinsicht unsere Kathedrale, die wir errichten. Oder der NASA-Chef für bemannte Raumfahrt, George Müller, kurz vor dem Start der Apollo-11-Mannschaft. Dies ist die Zeit der Entscheidung. Die Zeit, uns wieder vom Geist unserer Ahnen erfüllen zu lassen. Die Zeit, da alle Menschen gemeinsam weiterschreiten sollten. Die Organisation, die Menschen auf den Mond gebracht hat, steht für den nächsten Schritt bereit. Für diesen nächsten Schritt reicht das Wissen des Menschen aus, sind seine Hilfsmittel angemessen. Der Wille des amerikanischen Volkes und aller Menschen der Welt wird bestimmen, ob der Menschheit der große Sprung zu den Planeten gelingen wird. Auch Wernher von Braun zitiert die Großen der Geschichte zur Rechtfertigung der Raumfahrt. Der Hauptgrund, der uns zur Verwirklichung der Raumfahrtidee treibt, liegt ganz einfach in dem fundamentalen Drang, das Unbekannte zu erforschen. Die Geschichte der Menschheit zeigt uns, dass dieser innere Drang sowohl zu den heroischen Taten eines Columbus, Peary und Amundsen geführt hat, wie auch zu den überragenden Geistestaten eines Ptolemäus oder Einstein. In der Sowjetunion ist das nicht anders. Bereits am 1. Mai 1933 verhieß der Vater der sowjetischen Raketenforschung, Konstantin Tsiolkovsky: Genossen, die Zeit schreitet voran. Heldenmütige Männer werden neue Luftverkehrswege erschließen. Erde-Mond-Bereich, Erde-Mars-Bereich. Kaluga-Mars. Als die ersten sowjetischen Sonden den Mond umflogen hatten, jubelte die amtliche Nachrichtenagentur TASS: Die Raumfahrtroute Erde-Mond ist nun eröffnet. Der Raketenchefkonstrukteur Koroljow an den Kosmonauten German Titov: Was ihr Kosmonauten jetzt machen sollt, das ist nur der erste winzige Schritt des Menschen in den Weltraum. Ohne euch müssten wir das Urteil ewige Gefangenschaft auf Erden hinnehmen. Doch der Mensch ist für größere Dinge geschaffen als für ein Leben auf dieser kleinen Planetenkugel. Die Sterne stehen nicht am Firmament, um uns durch ihr Licht zu erfreuen. Sie sind eine Herausforderung, ein Ruf. Es wird nicht mehr lange dauern, Genosse Titov, bis wir auf dem Mond die ersten primitiven Unterstände bauen. Das ist ein uralter Traum der Menschheit. Und Sie, Genosse, werden dabei sein, wenn er wahr wird. Sicher, es gibt keinen Zweifel. Die Weltraumfahrt ist ein großes Ereignis in der Geschichte der Menschheit. Das ist die helle, leuchtende Seite des Mondes. Nur leider ist sie auch ein Beispiel für eine seltsame Unaufrichtigkeit, die allerdings nicht erst eine Errungenschaft unserer Tage ist. Schließlich erfahren wir heute gewöhnlich von Kolumbus nur, dass er Amerika entdeckte. Nicht aber, dass seine Suche des Seeweges nach Westindien von schnöder Geldgier bestimmt war, nämlich den kürzeren Weg zu den Reichtümern des Orients zu finden. Und so wird uns auch die Mondfahrt angepriesen. Da ist dann die Rede von den vielen kleinen Dingen, die als Abfallprodukte der Raumfahrt zu unentbehrlichen Helfern im Haushalt avancierten. Das Repertoire reicht dabei vom Transistor bis zur Teflonbratpfanne, in der nichts anbrennt. Ein Mann steht, ein wenig ratlos, vor der startbereiten Saturn-V-Rakete, mit der Apollo 14 zum Mond fliegen soll. Was das ist, meint sein Gegenüber, ein Abfallprodukt der Teflonpfanne natürlich. Diese Karikatur ist typisch für die Umwertung der Werte in Sachen Raumfahrt. Nur die Wirklichkeit, die dunkle Seite des Mondes, sieht anders aus. Weltraumfahrt ist Machtpolitik. Und wer nicht mitspielt oder nicht mitspielen kann, zählt nicht mehr im Spiel der Großmächte. Als die ersten Überlegungen für die bemannte Weltraumfahrt angestellt wurden, hatte Präsident Eisenhower noch erklärt: Es ist doch Wahnsinn, 40 Milliarden Dollar auszugeben, um auf den Mond zu gelangen. Inzwischen ist es erheblich mehr geworden. Und Eisenhowers Satz kann man nur mit dem oft zitierten Satz aus Hamlet ergänzen. Ist es auch Wahnsinn, so hat es doch Methode. Oder ein wenig zeitgemäßer ausgedrückt, der Physiker Max Born: Die Raumfahrt ist ein Triumph des Verstandes, aber ein tragisches Versagen der Vernunft. In Deutschlandfunk Kultur, der Sendung Aus den Archiven, hörten Sie heute Die dunkle Seite des Mondes, Weltraumfahrt und Politik, Autor Peter Beiersdorf. Gesendet 1971 im Deutschlandfunk. Ich bin Isabella Kohler und hoffe, es hat gefallen. In der kommenden Archivausgabe dreht sich aus aktuellem Anlass alles um die großen Koalitionen, die es in Deutschland schon gab. Unser Rauschmeißer heute, die Mondlandung live. Damals, 1969, fieberte die halbe Welt mit. Heute sind Raketenstarts fast schon wie einkaufen gehen. Diese Landung auf dem Mond bildet das Finale des beispiellosen Wettlaufs im Weltraum, das inmitten des Kalten Krieges stattfand. Schwer verrauscht, aber ultra spannend. Machen Sie es gut und bis bald. 2, 1, 0, all engines running. Down 2.5, picking up some dust. 3 feet, 2.5 down. Fake shadow. I'm gonna step off the land now. That's one small step for man, one giant leap for mankind. Hippity hoppity, hippity hoppity, hippity hopping over hill and dale.